leise klopfen sie an deine Türen und sie sagen, man wolle dich nur informieren, die Kulissen seien endlich aufgestellt. Man lasse dich wissen, du seist zu dem Drehort hin bestellt. In dem Garderobenspiegel siehst du dein Gesicht und trägst still etwas Puder auf. Du sagst, nur ein Minütchen müsse man dir noch gewähren. Du kommst dann auch gleich hinaus. Regisseur zu dir, er sagt, man warte. Auch er bleibt draußen vor der Tür und er redet mit Engelszungen auf dich ein. Es entsteht eine fast intime Zweisamkeit. Allein er weiß, dass all seine Termine und sein Plan dich nicht ansatzweise interessieren. Du sagst, du fühlest dich heute nicht, es tue dir sehr leid, doch du könntest so nun mal nicht spielen. Dunkelheit einer rabenschwarzen Nacht hat dich unlängst erreicht und dich zur Königin gemacht.